kann ich nur wissen, wo das Vogelisi wäre. Das Vogelisi kommt von Adobodo her. Adobodo ist im Berner Oberland. Das Berner Oberland ist schön. Das Oberland, ja, das Oberland. Das Berner Oberland ist schön. Das Oberland, ja, das Oberland. Das Berner Oberland ist schön. Man kann da immer wieder lustig sein, wie man gute Tröpfeli wie. Zoberland, ja, Zoberland, das Berner Oberland ist schön.